Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Oliver Gassner und wir haben den Mirko Hannig wieder da nach einem Jahr. Und das liegt natürlich daran, dass ich Geburtstagseinladungen verschicke und Mirko ist kürzlich, hat kürzlich den 25. Geburtstag leicht überrundet. Und dadurch passiert es dann, dass ich immer mal mit Leuten nach einem Jahr ganz zufällig wieder rede, ja. Und ich habe gesagt, Mensch, wir haben doch vor einem Jahr über KI geredet und das könnte man doch nach einem Jahr noch mal tun und schauen, was sich so getan hat. Und wenn es nur für die Zukunft, für Dokumentationszwecke war, wie verwirrt wir in der Mitte der 20er Jahre zu dem Thema waren. Aber vielleicht noch mal kurz, Mirko, ein bisschen steht es ja schon in deinem wunderschönen Background, aber wer bist du und was machst du? Ja, erstmal vielen Dank, Oliver, für die Einladung nochmal. Genau, mein Name ist Mirko Hannig. Ich habe vor ungefähr 2 Jahren Kiwema Consulting gegründet. Und ich sage immer, wenn man es auf einen Punkt bringen muss, wir machen KI-Beratung aus betriebswirtschaftlicher Perspektive für KMU. Und das sind, glaube ich, so die zwei Schwerpunkte. Das heißt, das eine, wir werden ja gleich tiefer einsteigen. Das eine, was man nach wie vor sieht, das habe ich vor einem Jahr schon gesagt, ist, dass je größer die Unternehmen sind, je weiter sind die mit KI, je kleiner, desto größer sind die Lücken. Und wenn man sich jetzt anguckt, wo wird in Deutschland eigentlich unser Wohlstand erarbeitet, wo liegen die Arbeitsplätze, dann sind es die KMUs, es sind die Kleinen. Und da ist, glaube ich, noch viel zu tun, damit wir nicht den Anschluss verlieren. Deswegen klarer Fokus KMU. Und was ich eben auch beobachte, ist, das ist auch eher noch stärker geworden. Es gibt so viele Tech-Startups, es gibt mittlerweile so viele KI-Lösungen. Und oft spricht man eben mit Lösungsanbietern und die sind erstens sehr schnell auf der technischen Seite und wollen natürlich auch ihr Tool verkaufen. Und ich Und wollte gerade sagen, wenn ich einen Hammer habe, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel, ne? so ist es, genau. Und was eigentlich fehlt, ist aus meiner Beobachtung die ganze Arbeit davor und drumherum. Wir werden ja gleich darauf einsteigen, ne? Aber die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden, Prozesse müssen angeschaut werden und so weiter. Und deswegen sage ich immer so schön, wir machen wirklich betriebswirtschaftliche Beratungen rund um KI für KMU. Und genau, Also das ich ist. kann mir eben vorstellen, für die KMU ist es besonders wichtig, weil die Großen können sagen, ah, da setzen wir mal 20 Leute drauf oder sagen wir mal 5 Leute drauf, die jetzt ein halbes Jahr lang spielen dürfen und dann können die mal gucken, was so geht, ne, und so weiter. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel über Otto gelesen, ja, und die haben da halt ihre Teams, die irgendwelche Sachen ausprobieren und schauen und AB-Test und weiß der Geier was. Und sagen wir mal so, klar, jetzt ein AB-Test für eine Webseite oder für eine Interaktion oder für einen Prozess in einem KMU ist sicher auch keine schlechte Idee, aber da fehlt es ja zum Teil einfach an der Masse, ne? Also du brauchst ja dann eine bestimmte Menge Input. Und also gerade heute Morgen, darum muss ich es jetzt wirklich einflanschen, weil du sagst, ja, die Größeren, die arbeiten da mit KI. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es wirklich eine KI war, aber ich habe heute Morgen versucht, Schwäbisch Hall zu erreichen, die Bausparkasse. Da habe ich einen Bausparvertrag, der ist jetzt irgendwie in die nächste Runde gegangen. Und dann ist es wohl so üblich, mit einem Bausparvertrag zwei Lebensversicherungen für meine Frau und mich mitzuverkaufen. Das haben wir bei der ersten Runde auch gemacht. Das macht aber jetzt bei der Restfinanzierung einfach keinen Sinn mehr. Und es heißt dann, ja, die musst du abbestellen. Ne? Natürlich habe ich mein Ansprechpartner angerufen, der erzählt dann dauernd, dass er zurückruft, was er nicht macht. Ja, das habe ich separat nochmal eingefüllt. Aber dann habe ich gedacht, jetzt rufst du mal bei der Zentrale an. Ja, dann so Zentrale, ja, so, was kann ich für Sie tun? Ne? Und dann sagst du Lebensversicherung, Kündigung. Und dann sagen sie, ja, gib mal erzähl uns mal die Nummer, die da draufsteht. Dann erzählst du die Nummer. Und dann ist dreimal passiert. Also manchmal, erstmal hat das Ding ewig gebraucht. Also da ist mein Handy schneller, ja, in der Spracherkennung. Also das Ding hat ewig gebraucht. Und wahrscheinlich hing das dann auch damit zusammen, mit dem, was danach passiert ist, nämlich, es hat dann gesagt, diese Systemfunktion steht nicht zur Verfügung, bitte rufen Sie später an. Wo ich dann denke, um Himmels Willen, ja, wenn die Systemfunktion nicht zur Verfügung steht, verdammt nochmal, verbinde mich mit einem Menschen, ja. Und bei diesen klassischen Sprachdingern, wo sie sagen, sage A, B oder C, ja, also diese Non-KI, diese sehr dummen Spracherkennungsdinger, die so KIOID sind, ja, also allerhöchstens, Da kannst du wenigstens einfach bla bla bla bla bla bla bla sagen und dann sagen sie, ja, ich verstehe dich nicht, ich verbinde dich mal mit einem Menschen. Ja? Da hast du da gar keine Chance, weil der sagt dann halt, ich verstehe dich nicht, bitte gib die Nummer an. Ja? Und dann gibst du die Nummer an. Wenn das Ding kaputt geht, hat es kein Failover zu dem echten Menschen, sondern und nach dem dritten oder vierten Anruf, plötzlich war das Anfangsmenü ganz anders, das Audiomenü. Und ich bin dann bei einem echten Menschen gelandet und der habe ich das dann auch erzählt und sie hat sich dann sehr bedankt, weil sie sagt, genau solches Feedback brauchen wir, weil ja, ne? Also inzwischen und so nach dem, was du gerade gesagt hast, finde ich, naja, also je größer das Unternehmen ist, desto konsequenter setzen sie das ein, aber desto schiefer kann es auch gehen, ne? Also, weil wenn jetzt bei einem großen Unternehmen dieser ganze Eingangskanal plötzlich kaputt ist und keiner merkt's, dann ist richtig Essig, oder? Ja, klar. Ich meine, und ich glaube, das hat auch nichts mit der Größe zu tun. Also jetzt, ich gucke da ja mit einem anderen Auge drauf und ist ein bisschen vorsensibilisiert und mir fällt es auf bei Website-Chatbots, also wirklich bei ganz großen, ne, irgendwelche Online-Broker, Versicherungen und so, dass eben ganz viele natürlich auch da auf den Zug aufgesprungen sind. Das ist nicht mehr so dieser Chatbot wie früher, analog zu deinem Telefonbeispiel. Ne? Früher hat man so vorgefertigte Antworten gehabt, ich brauche Hilfe, ich habe eine Frage Ja, Buchhaltung. genau. Da wusstest du, das Ding ist dumm. Nee, die haben jetzt mittlerweile auch einen Chatbot, mit dem kann man vermeintlich normal reden. Nur die Dinger sind so schlecht und durch die Bank weg. Also ich habe fast noch keinen guten gesehen. Und je größer die Firma eigentlich, desto schlechter. Die Dinger sind einfach sowas von schlecht, dass ich mir einfach denke, wer interagiert mit dem Teil? Und da ist natürlich die Gefahr, nicht nur Kunden zu verbrennen und zu verärgern, sondern es tut natürlich auch nichts fürs Image beitragen, ne? Also auch fürs KI-Image. Wir haben ja eh gerade in Deutschland, Europa, glaube ich, mehr Vorbehalte gegen neue Technologie als vielleicht in Amerika und China. Und wenn dann natürlich, ich sage mal, abgesehen von allgemeinen Ängsten, wenn man dann eben feststellt, dass man im Prinzip jetzt im Chatbot noch mehr Zeit verdattelt, um in der Sackgasse zu landen, am Telefon in der Sackgasse landet, das hilft uns halt insgesamt nicht. Und das ist tatsächlich aus meiner Beobachtung größenunabhängig. Da habe ich sogar eher das Gefühl, die ganz Großen, die können sich's erlauben, die haben irgendwie so eine Marktstellung, denen ist es auch relativ bums, da muss man halt fünfmal anrufen. Aber die Grundherausforderung ist halt, was ich anfangs sagte, und das ist unverändert oder weitgehend unverändert mit diesem Thema Größe. Also die Größe der Firma korreliert mit dem KI-Einsatz, dass halt wir Kleinen, gehöre ja selbst dazu, wir Kleinen haben halt gleich mehrere Probleme. Ne? Erstens, der Tisch ist voll. Also es wird ja auch dauernd eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Neue Gesetze, neue Dokumentationspflichten, neue Technologien, dies, das, jenes, Arbeitsfachkräftemangel einstellen auf andere Generationen. Jeden Tag eine andere Sau. Und die Leute haben einfach gar keine Chance, sich mal strukturiert mit auseinanderzusetzen. Das ist das eine. Das zweite Thema ist, dass wir natürlich in Deutschland, Europa auch sehr risikoavers sind. Jetzt haben wir den AI-Act, kann man so stehen, wie man will. De facto bringt er auch wieder jede Menge neue Anforderungen, die nicht nur Zeit kosten, sondern im Prinzip auch Haftungsrisiken, Strafrisiken abbilden. Auch da, die Großen sitzen das aus, ne? Die haben Portokasse. Der Kleine kann sich's nicht erleisten, kann sich's nicht erlauben, sich irgendwelche Leichen in den Keller zu legen. Das heißt, wir haben ein geringeres Haftkapital. Und das Dritte ist natürlich, dass die Großen einfach natürlich auf ganz anderen Datenschätzen sitzen, ganz andere Innovationsbudgets haben. Das heißt, die können halt auch wirklich mal sagen, was ja wirklich auch deutsche Unternehmen seit Jahren machen, die haben eigene Labs, also wie so eigene Laboratorien. Da ist gar keine Gewinnerzielungsabsicht erstmal. Da wird halt einfach intern geforscht. Auch das können wir KMU uns nicht erleisten. Wir brauchen schnell einen Wobei, Return. das wäre natürlich cool. Also jetzt, so wie ich ticke, würde ich jetzt halt sagen, dann müssen sich halt vielleicht auch regional, damit die Leute nicht so durch die Gegend fahren müssen, oder theoretisch geht das ja auch per Zoom-Call oder so, dann müssen sich vielleicht regional ein paar KMU, vielleicht die nicht mal wirklich konkurrieren, aber die, ich sag mal, bestimmte Prozesse wie Rechnung schreiben und so ein Klumpatsch, ja, also es kommt eine Kundenanfrage rein oder ich durchforste LinkedIn nach potenziellen Kunden oder so. Es gibt ja so bestimmte Prozesse, die sind überall im Prinzip gleich. Ne? Und da wäre es doch cool, die würden sich zusammentun und würden so lokale, ja, Communities of Practice hat man das mal genannt, ja. Oder Arbeitsgruppen, oder keine Ahnung, Wissensaustauschgruppen bilden, ja, und würden da interagieren, ja. Weil ich glaube, Ja, immer zu warten, bis dann der richtige Berater vorbeikommt. Also jetzt außer Kidema natürlich, aber ich sag mal, die Leute, die, also ich glaube, es gibt auch viel mehr Leute, die KI auf ihre Flagge schreiben, als Leute, die dann wirklich Plan haben. Ne? Also, Und das sehe ich auch als größte ich kann da Gefahr. nicht immer darauf warten. Ne? Ich muss eigentlich das, was die Großen in ihren Labs machen, das muss ich irgendwie anders abbilden, ne? Oder? Ja, wobei natürlich in diesen Labs, die versuchen natürlich in der Regel neue Anwendungsfälle zu finden, die versuchen mehr aus ihren Daten rauszuholen. Ich sage mal, für so Okay. Standardanwendungen, wie du sagtest, ne, so keine Ahnung, kann ich meine E-Mail-Inbox effizienter Ja. steuern? Wie kriege Ja. ich zum Beispiel irgendwelche Buchhaltungsprozesse, Dokumentenerkennungen? Ja. KI Ja. gesteuert besser hin. Da gibt es ja auch schon Lösungen. Und es gibt auch, ich meine, KI ist ja mittlerweile überall Thema, auf jeder Konferenz, in Ja. jedem Barcamp, in allen möglichen Ja. Netzwerktreffen. Ich glaube, es gibt auch schon ganz viel Austausch. Ja. Das, wofür ich halt wirklich sehr stark plädiere, ich glaube, das habe ich vor einem Jahr schon gesagt, und das würde ich heute noch mehr unterstreichen. Jetzt wird es da sogar auch gesetzlich gefordert. Für mich ist die Prio 1, also wenn es so den einen Top-Tipp gäbe für Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte, also auch angestellte Führungskräfte. Der Top-Tipp Nummer 1, Fortbildung. Und zwar eine passende Fortbildung. Also nicht irgend so ein ChatGPT-Crashkurs, wie prompte ich schneller, Ja, das kann der genau, also Anwender machen, Promptkurs, super. sondern wirklich mal verstehen. Ich muss da Ja. kein Informatikstudium machen, aber ich muss es Ja. verstehen, weil was ich Ja. halt erlebe, ist, gerade in diesen Austauschgruppen, dass dann aber auch ganz viel Halbwissen als Erkenntnis geteilt wird und die Leute sind auch noch überzeugt davon, dass es passt. Jetzt ist ja Halbwissen manchmal auch besser als gar keins, aber es kann auch gefährlich sein. Und ich war letztens Ja. zum Beispiel in einem Netzwerkaustausch, das war so eine Art Barcamp virtuell mit so Breakout-Sessions und dann konnte man da quasi unhierarchisch miteinander diskutieren. Und dann war natürlich die Breakout-Session, bin ich in die KI mit reingegangen und dann sagte eben ein Teilnehmer, und das meine ich jetzt gar nicht, falls ihr zuhört, meine ich gar nicht als Vorwurf, woher soll es denn kommen, ne? Aber Ja. ist halt auch gefährlich. Und dann erzählte er eben ganz stolz, seine größte Erkenntnis ist, dass ja bei ChatGPT, man kann da ja mittlerweile eigene Sub-Chatbots bauen, diese Custom-GPTs, und dass wenn man so ein Custom-GPT baut, dann ist mal alle Urheberrechts- und Datenschutzthemen los, weil man packt da ja sein eigenes Wissen rein und dann wird nur noch auf dem eigenen Wissen generiert, aber da kann nichts mehr passieren. Und die anderen waren alle total begeistert, man hat das gesehen, alle, oh wow, das ist ja mega interessant, nur es war halt völlig falsch. Und das ist halt die Gefahr, das heißt, es gibt in der Tat ganz viele natürlich, weil es so ein Hype ist, gibt ganz viele KI-Gurus, denen quasi dann blind nachgelaufen wird und damit bewerte ich gar nicht deren Qualifikation. Aber man kann ja auch verschiedene Meinungen haben. Dann wird ganz viel über KI diskutiert, aber eben oft mit einem Halbwissen. Und was ich immer sage zu Unternehmen, mit denen ich spreche, wir brauchen in KI aus meiner Überzeugung so viel Grund-Know-how und auch so eine Intuition, so ähnlich wie wir es im Arbeitsrecht, Steuerrecht, in der Personalführung, im Marketing, Vertrieb haben. Ich muss nicht bei allem Experte sein. Deswegen gibt es einen Steuerberater, deswegen gibt es einen Anwalt, deswegen gibt es, keine Ahnung, einen Vertriebsleiter. Aber ich brauche eine Grundgeschichte. Und das haben wir ja auch. Also, weil sonst kann mir halt jeder irgendwas vom Pferd erzählen. Und das ist gefährlich, ne? Das ist wirklich sehr gefährlich. Die Leute laufen einfach blind Empfehlungen nach. Und das zeigen auch Umfragen, dass eben auch bei KI gibt es ja auch durchaus verschiedene Meinungen. Es gibt ja nicht die eine Wahrheit in vielen Fragestellungen. Und dann sagt der eine Berateranbieter A, der andere sagt B. Und dann nimmt man doch irgendwo wahr, der Gesetzgeber würde C sagen. Und was macht der Unternehmer? Voller Tisch sagt, weißt du was, bis ihr euch nicht einig seid, ich mache es mal gar nichts. Und das ist Ja, halt auch das ist gefährlich. ja. Na, und Also, deswegen was war das? Fortbildung. Ich hatte so ein Zitat, ich glaube, irgendein amerikanischer Präsident, ich glaube Roosevelt oder so, ja, der hat gesagt, ich habe immer drei Möglichkeiten. Ja. Das Beste ist, das Richtige zu tun. Nee, oder das Falscheste ist, Gott, das kriegst du nicht mehr hin. Aber du kannst entweder das Richtige tun, das Falsche oder nichts. Ne? Und nichts ist meist falscher als das Falsche. Ne? Genau. Weil die Idee ist, wenn du, also klar, wenn jetzt don't fix what's not broken, ne? Da sind wir uns vielleicht auch beide einig, aber wenn ich halt das Falsche tue, kann ich wenigstens was lernen. Wenn ich nichts tue, ja, dann habe ich ja keinerlei, also was weiß ich, der Umsatz geht runter. Ja, jetzt kann ich das Richtige tun und whatever that is, ja, irgendwie Kunden an Land ziehen. Ich kann das Falsche tun, ich kann irgendeine Methode, ich sage, ich mache jetzt Online-Marketing und baue einen Funnel und bla bla bla. Und das funktioniert nicht, dann habe ich wenigstens gelernt, dass es nicht funktioniert oder ich kann halt nichts tun. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann von selber besser wird, ist A niedrig und B Wahrscheinlichkeit, dass ich dann lerne, warum ist es denn besser geworden, ist auch nahe Null. Ja? Also das heißt, ja, ne? Also also beim Thema KI nichts zu tun, hat sich auch verschweigt. Jetzt hast du das Thema Fortbildung erwähnt. Und bei mir ist es auch so ein bisschen, oder momentan macht ja fast jeder zweite KI-Mensch da Werbung mit dieser Kenntnisprüfung. Ne? Zuerst dachte ich auch, es sei eine Schulungspflicht, ist es nicht, ne? Und vielleicht kannst du das genauer erklären. Seit dem, ich glaube sogar 2. Februar, wir nehmen jetzt auf am 17. Februar 25. Ich glaube, seit dem 2. Februar gibt es eine, ich formuliere es mal so, wie es bei mir angekommen ist und du korrigierst mich, gibt es eine Pflicht, dass Mitarbeitende, die mit KI-Systemen arbeiten, gewisse Kenntnisse nachweisen müssen, dass sie wissen, was sie da tun. Ja, und eine Möglichkeit, wohl diese Kenntnisse nachzuweisen, ist wohl eine Schulung. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt einen so einen Digitalanwalt, der einfach, ich sag mal, den Leuten einen Stapel PDFs an den Kopf schmeißt und sagt, jetzt weißt du es. Also finde ich eine lustige Idee, ja. Lies das, dann hast du Ahnung. Ja, wenn das helfen würde, würden wir auf einem ganz anderen Planeten leben. Aber habe ich das im Ansatz richtig verstanden und kannst du da vielleicht genaueres erklären? Genau, also es ist im Grundsatz richtig, ne? Wir haben ja seit August letzten Jahres bereits, haben wir diese EU-KI-Verordnung oder EU-AI-Act, der bereits August in Kraft trat. Die Besonderheit ist, der tritt in mehreren Phasen in Kraft. Das heißt also, nicht jede Regelung in diesem AI-Act wirkt seit August, sondern quasi einzelne Paragraphen wirken zu bestimmten Daten. Und mittlerweile ist es eben so, dass der Paragraph oder der Abschnitt, der sich mit dem Thema Qualifizierung beschäftigt, der wirkt mittlerweile. Und das wird natürlich jetzt genutzt, logischerweise, ne? Also ich meine, ist ja auch legitim, aber teilweise auch ein bisschen aus meiner Sicht auch überzogen dargestellt. Und tatsächlich ist es so, dass der AI-Act sehr schwammig einfach nur sagt, jeder Mitarbeiter, also egal welche Funktion, welche Art der KI, jeder Mitarbeiter, der KI anwendet, muss zuvor entsprechend geschult und qualifiziert sein. So. Das macht ja irgendwie auch total Sinn, weil deswegen gibt es Führerscheine, Waffenscheine und sonstiges. Was der AI-Act allerdings nicht sagt, das ist also ein Riesenunterschied zum Beispiel zu Arbeitsschutzunterweisungen oder zu Datenschutzunterweisungen. Da ist ja genau Die festgelegt, in welchem berühmte Turnus. zweitägige Leiterschulung, also und zwar Leitern mit Sprossen, nicht Leiter im Sinne von Leitung. Ja, ich finde es total spannend, dass man Leuten 2 Tage lang erklären kann, wie eine Leiter funktioniert. Genau. Und da wird ja aber alles vorgegeben. Ne? Da wird ja vorgegeben, wer darf es machen zum Teil, wie muss es dokumentiert werden, dann müssen die Personalakte und bla und blub. Das haben wir im AI-Act per heute alles noch nicht. Also das werden wir auch künftig im AI-Act wahrscheinlich nicht haben. Das haben wir vielleicht dann über irgendwelche Gerichtsurteile und Rechtsprechung und Auslegung. Was ja auch momentan noch so im Gange ist ja, dass wie bei jeder EU-Verordnung, die muss ja quasi, also sie ist verbindend in der ganzen EU, wird ja aber quasi jetzt in nationales Recht überführt. Das heißt, auch da besteht durchaus die Gefahr, wenn ich so sagen darf, dass wir in Deutschland wieder übers Ziel ein bisschen hinausschießen. Aber aktuell ist es so, es gibt in der KI-Verordnung keine Formalpflichten, keine Umfangspflichten, keine Rhythmuspflichten, sondern hier wird viel Verantwortung dem Unternehmer überlassen. Was es übrigens auch nicht gibt, das ist aus meiner Beobachtung momentan die meist angebotene Fortbildung. Das ist der sogenannte, die Fortbildung zum KI-Beauftragten. Und es gibt also laut AI-Verordnung kein Pendant, ganz wichtig, kein Pendant zum Datenschutzbeauftragten. Also es braucht kein Unternehmen, egal wie groß und auch nicht bei Hochrisiko-KI, keiner braucht einen formal bestellten Beauftragten, sondern es geht wirklich darum, in Eigenverantwortung sicherzustellen, dass die Leute qualifiziert sind. Und das passt aber wirklich. Also ich bin beim AI-Act, vielleicht kommen wir da auch noch drauf, insgesamt eher kritisch. Aber was der Bereich anbelangt, bin ich wirklich happy, weil ich wirklich einen Riesen schon immer, also nicht nur KI-bezogen, ich glaube wirklich, die Stärke in Deutschland, wir sind ja eine sehr starke Dienstleistungsnation, wir sind eine früher vor allem Maschinenbau-Ingenieurskunst, also wir sind eine kognitiv starke Berufe. Das heißt, unser Kapital liegt im Wissen. Unser Kapital liegt in der Qualifizierung. Und dasselbe gilt auch bei KI. KI ist mehr als Chips und Modelle trainieren, sondern wir brauchen auch einfach smarte Anwender, die wissen, wo kann man es anwenden und wie sinnvoll. Und deswegen glaube ich, sowohl als Standort Deutschland, als Unternehmen, aber auch als Individuum für den eigenen Lebenslauf, so wie da früher drin stand, ich kann Word und Excel, wir alle, auf allen Ebenen, wir alle sollten wirklich intrinsisch motiviert in sinnvolle Fortbildung investieren. Und sinnvoll heißt für mich nicht das Minimalprinzip, nicht 10 PDFs hinschicken, quittieren lassen und sagen, das war eine Qualifizierung, das ist Käse. Dann brauchen wir nicht wundern, wenn nichts bei rauskommt oder Das heißt Daten ja auch nur abmangeln. Kenntnisnachweis, ne? Es ist ja kein so zur Kenntnis genommen. Ja, Haken, fertig, Kann ja. ich auch lassen, ne? Das ist einfach nur das Eigentlich kann man Befolgen. das auch lassen, ja. Genau. Bringt nichts, aber wir brauchen halt Ja. wirklich, das glaube ich schon, wir brauchen schon zu KI wirklich eine Fortbildung, weil alle reden über die Risiken und manche vergleichen das ja wirklich mit der größten Gefahr für Fehlinformation, Datenschutz und Co. Mit fast nichts Vergleichbarem. Und dann sage ich, okay, also wenn ich KI auf der einen Seite als sehr gefährlich, bedrohlich und mächtig ansehe, dann kann ich nicht auf der anderen Seite jeden ungeschult dran sitzen. Es wäre ja so, wenn ich jemandem ein Maschinengewehr in die Hand gebe, ohne eine Einweisung. Das heißt also, ich glaube, unabhängig von Rechtsnormen, wir sollten Qualifizierung ernst nehmen über alle Hierarchien und nicht zu einer Pseudo-Fortbildung. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, da spreche ich jetzt auch wieder mit KMU und vor allem mit kleinen KMU im Kopf. Wir brauchen aber auch nicht jetzt jeden Mitarbeiter in eine 5-Tages-Schulung für zigtausend Euro schicken mit irgendwelchen dicken Zertifikaten, weil meine Organisation muss jetzt nicht aus 100.000 KI-Beauftragten bestehen, sondern es geht wirklich darum, wie in anderen Bereichen auch, situativ je nach Anforderung zu schulen. Das heißt, die Anwender kriegen eine Anwenderschulung für die Anwendung, die sie nutzen. So gab es ja früher auch Office-Anwendungsschulungen oder keine Ahnung. Und die Führungskräfte brauchen aber eine ganz andere Schulung. Denn was ich ja auch immer betone, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wir reden ja bei KI-Fortbildung und bei KI meistens über die Brille, KI anzuwenden. Ne? Also wie kann ich KI nutzen, wie kann ich sie sicher nutzen, was muss ich beachten bei der Nutzung, was gibt es für Tools. Aber als Unternehmer, als Führungskraft, als Bereichsverantwortlicher gibt es ja noch einen ganz anderen Faktor. Es gibt vor allen Dingen eine Riesenveränderung im Markt, weil andere KI nutzen. Es werden ganze Branchen verschwinden. Es werden sich Preismodelle verändern. Das ist ein Riesenthema zum Beispiel bei B2B-Anwälten, die über Billable Hour, also über die Stunde abrechnen. Wenn die jetzt heute über ChatGPT nur noch die Hälfte an Zeit brauchen, über eine spezielle Jura-KI, ist es zwar schön, aber bringt halt nichts, wenn ich nach Stunde abrechne, weil da habe ich ja weniger Umsatz, den muss ich füllen Boah, können. ich kann ja mehr Leute beglücken. Wenn der Markt da ist, wenn der Markt natürlich aber Ja. insgesamt eher kleiner wird, gerade bei B2B wird er eher kleiner, weil die auch viel In-house jetzt machen mit KI. Nur mal ein Beispiel, das heißt, Preismodelle verändern sich. Wir hatten das Thema gehabt von dir mit der Bausparkasse. Serviceerwartungen verändern sich in beide Richtungen. Es wird ganz viele geben, die sagen, ich will nur noch mit Anbietern arbeiten, wo ich einen Menschen dran habe. Ich habe keine Lust auf KI. Andere werden sagen, ich will künftig 24/7 jemanden erreichen können. Und jemand kann dann auch eine KI sein. Also Serviceerwartungen verändern sich. Ich habe ganz andere Möglichkeiten, in andere Märkte vorzudringen. Ich meine, im physischen Bereich sind wir ja Exportweltmeister, aber gerade im Dienstleistungsbereich, ich meine, du sitzt ja eigentlich in so einem Mehrländereck, ist halt die Frage für dich, wird es sich lohnen, nach Frankreich deine Leistung anzubieten, ne? Alle AGB zu übersetzen und wie willst du das machen? Durch KI-Echtzeitübersetzung Nur gibt es wenn ganz es andere vor Ort Chancen. Aufträge sind. Oh, ja, okay, ne? Aber ich sage nur, und insofern, was mir halt auch wichtig ist zum Thema eben Fortbildung, gerade wenn wir in das Richtung, in die Ebene der Führungskräfte gehen, sollte man auch nicht nur die Brille aufhaben, KI bei uns im Betrieb nutzen, sondern wirklich sich zu überlegen, je nachdem, was meine Branche ist, was hat denn KI eigentlich für eine Implikation auf unser Kerngeschäft? Wie müssen wir Marketing, Vertrieb, Produktgestaltung Also umsetzen? sozusagen die übergreifende Strategieebene, Genau. Marktstrategie, Genau. Strategie und so weiter und so fort. Ja, das scheint mir momentan noch ein bisschen unterbelichtet zu sein. Man sagt ja auf der individuellen Ebene, KI wird dir nicht den Job wegnehmen, sondern einer, der KI besser kann als du, wird dir den Job wegnehmen. Aber das gilt natürlich auch auf der Makroebene, ne? Also das heißt, jemand, der deine Branche innoviert auf eine Art und Weise, die du nicht auf dem Schirm hast, der nimmt dir dann halt nicht nur die Butter vom Brot, sondern das Brot auch noch mit. Ja. Genau, ich halt das, was da oft diskutiert wird, beides für nicht ganz richtig. Die einen versuchen so ein bisschen Panik zu schüren, ne, weil oft mit Ängsten, ne, wie die Versicherungsbranche kann man Geld Finden wir verdienen. Die gar nicht, sagen, ne, wenn du jetzt nicht sofort was machst, bist du arbeitslos. Die anderen sagen, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen, ich habe das Gefühl, das passiert auch in der Presse, die sagen, alles nicht so schlimm, die KI hilft dir nur, die ersetzt dich nicht. Und ich sage, die Wahrheit liegt in der Mitte, weil wenn wir mal ganz logisch sind, ist ja wirklich so ähnlich wie du sagst, nehmen wir mal, keine Ahnung, nehmen wir einen Texter oder einen Grafiker. Ja, wenn ich heute als Texter die KI wirklich nur als Assistenz nehme, also die soll mich nicht ersetzen, sondern ich habe viel Berufserfahrung und ich habe natürlich nochmal einen ganz anderen Blick, aber ich nutze es und bin durch einen smarten KI-Einsatz doppelt so schnell als noch vor 5 Jahren. Dann heißt das doch konkret Folgendes, was wir bei den Anwälten hatten. Entweder, wenn ich doppelt so schnell bin, ich nutze die Zeit halt, keine Ahnung, für Freizeit und Co. Machen aber die wenigsten. Das heißt, ich werde versuchen, die freie Zeit zu nutzen über Zusatzgeschäft, also über weitere Kunden. Das heißt, ich kann doppelt so viele Kunden bedienen bei gleicher Qualität wie vor 5 Jahren. Wenn ich doppelt so viele Kunden bedienen kann, aber der Markt nicht um 100% wächst, verlieren andere aktuell Marktanteile und Kunden. Oder halt umgekehrt, wenn ich es nicht durch neue Kunden mache, kann ich billiger anbieten vielleicht, dann bin ich aggressiver im Preis, gewinne ich auch Marktanteile. Und deswegen sage ich heute schon, das ist keine Zukunftsmusik, da brauche ich keine Glaskugel. Jeder, der heute sagt, mit Hilfe der KI kann ich Prozesskosten senken, kann ich neue Märkte bedienen, kann ich schneller werden, der nimmt heute schon anderen Unternehmen Kunden und Marktanteile weg. Wir sind halt nur noch so früh in der Phase, dass es noch nicht so greifbar und allokierbar ist. Es ist ein schleichender Prozess. Aber das muss man ja sagen. Und wir leben ja noch momentan in der Wirtschaft, die nicht gerade wächst. Und gerade auch da, wo KI angreift, ist ja so, dass KI sogar die Kuchen kleiner machen wird, weil man viele Leistungen heute selbst machen kann, wo man früher noch jemanden für bedient hat. Also die Kuchen werden eher kleiner und es verlagern sich die Kuchenstücke. Und deswegen werden tatsächlich einige Unternehmen, die werden wachsen, die werden effizienter, die werden rentabler, aber auf der anderen Seite werden welche sterben. Mit Sicherheit werden Arbeitsplätze sterben, es werden Unternehmen sterben und es werden mit Sicherheit auch, wie bei jeder technologischen Revolution, auch ganze Branchen sterben. Das wird so ausgeblendet, aber so wie es heute kaum noch Schallplattenläden gibt und keine Videotheken mehr und keiner mehr Schreibmaschinen verkauft, aber dafür haben wir halt heute Cloud-Technologie und Google und Facebook Ja, und aber es war ja ja. auch schon so, also die Schreibmaschine hat schon Millionen von Jobs, hätte ich beinahe gesagt, vernichtet, also viele Jobs vernichtet. Ja, wenn man früher gab es die berühmten Schreibbüros in irgendwelchen großen Unternehmen, wo die Bänder aufliefen. Ja. Ganz früher saß die Sekretärin zum Diktat da, da hatte jeder eine. Dann hatten die Leute das Diktaphon und es ging ins Schreibbüro und dann hatten sie irgendwann den Rechner auf dem Tisch. Ne. Da haben sich ja viele. Lange, also der erste Chef meiner, nee, der zweite Chef meiner Frau so, nach dem Studium, der hatte keinen Rechner auf dem Schreibtisch, ne, weil er gesagt hat, das ist sozusagen das Zeichen für den, also so hat er es nicht gesagt, aber das hat man zwischen den Zeilen gemerkt, so, vielleicht einerseits, ich beschäftige mich nicht mehr damit, der ging dann auch relativ bald in Ruhestand, aber im Sinne von, das ist so das Zeichen des Unterlings, der hat die Schreibmaschine auf dem. Auf der, ja, für den war ja ein Rechner eigentlich nur eine Schreibmaschine. Ja. Aber wie auch immer, was mir jetzt auch aufgefallen ist, also ich sag mal aus dem näheren Umfeld, ja, eine studierende Person, die einen Nebenjob hat, ja, und die immer mal für jemand, für einen Prof von einer anderen Hochschule allerdings Präsentationen und so gemacht hat, der hatte sich ein paar Wochen nicht gemeldet, was nicht schlimm war, weil sie im Praktikum war. Und dann hat er sich jetzt wieder gemeldet und hat sie gesagt, ich habe jetzt mitgekriegt, andere haben da irgendwie mehr gekriegt. Ne? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er meinen Videocast nicht sieht. Dann hat sie gesagt, ich glaube, ich schreibe dem, wie soll ich das dem schreiben? Ja? Und dann habe ich gesagt, hey, irgendwie so und so. Sagt sie, ach, weißt du was, ich frage ChatGPT. Ne? Da hat sie mir den Text geschickt, war da ganz okay. Ja? So nach dem Motto. Ja, also man kann es auch benutzen, um seinen Stundensatz hochzusetzen. Ja. Was mir noch einfiel, ist natürlich, dass eine gewisse Marge natürlich breiter wird. Also wenn ich jetzt mehr Kunden bedienen kann, ja, und meine Grundkosten bleiben ja dieselben, also die Soda oder die EDA-Kosten, die sind ja sowieso da, ne? Also fallen weniger EDA-Kosten pro Kunden an und dadurch müsste an sich die Dienstleistung ja günstiger werden. Wobei ich habe natürlich die Gebühren für die KI-Nutzung, aber das sollte ja dann sowieso so sein, dass die dann nicht, ich brauche ja diesen 400-Euro-Account, den brauchen ja eigentlich nicht so viele Leute, ne? Also, sondern in der Regel reicht der 20-Euro-Account und dann muss man sich immer fragen, bei wie vielen Dienstleistern brauche ich den? Ne? Also vielleicht brauche ich eine Text-KI und eine Bild-KI und damit bin ich eigentlich wahrscheinlich happy. Ich muss ja nicht immer alles durch drei Text-KIs jagen. Ne? Ich habe ja nicht 5 Autos auf dem Hof, ne, um jedes Paar Also an. eben, also fahren kann ich eh immer nur eins. Ne? Genau. Also, und dann kann ich halt überlegen, gut, ich kann dann vielleicht mal eine Weile zwei fahren und kann sie vergleichen oder so. Aber ich sage mal, momentan sind diese Kosten ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes marginal und dadurch müsste an sich ja dann meine Marge steigen. Also ich habe das dann eher mal manchmal genutzt. Ich hatte dann irgendwie, ich musste ein Angebot schreiben und dann habe ich festgestellt, jetzt müsste ich irgendwie noch so ein Blatt, manchmal braucht es halt noch so ein Erklärungsteil, ne? Wo du sagst, das ist das und das ist das und das ist das. Und den habe ich dann die KI mal malen lassen, also schreiben lassen und habe dann auch gedacht, aha, ist nicht ganz mein Stil und habe dann alles zwar noch angepasst, aber es war natürlich, also sagen wir mal so der Pro, ich konnte damit den Prokrastinationsfaktor massiv senken, ja, also dass ich gesagt habe, ich muss jetzt da eigentlich was schreiben, was drei Seiten hat, aber vielleicht 2,5 Seiten kann mir die KI malen und den Rest fülle ich auf mit dem, was mein individueller Beitrag oder was meine Dienstleistung vom Durchschnitt sozusagen verschieden macht, ja. Das ist ja das Nächste. Wir haben ja, vielleicht kann man diesen philosophischen Einwurf nochmal machen, dass die KI halt so eine Art Vergangenheitsmaschine ist, ne? Weil die im Wesentlichen auf gelernten Textstrukturen aufbaut, die eben in der Vergangenheit liegen. Manchmal nicht so arg weit in der Vergangenheit, aber im Wesentlichen sind das keine neuen Ideen, ne? Also die man dadurch generiert. Oder keine, also die, es geht ja immer darum, Zukunft zu gestalten. Ja? Und natürlich mache ich das immer auf der Basis von Vergangenheit, aber wenn mein Kopf natürlich in der, also der Kopf der KI ist nicht in der Zukunft. So, mein Kopf kann in der Zukunft sein. Das ist vielleicht der Unterschied, oder? Also meine persönliche Meinung, ja und nein. Also ja, also erstmal ganz wichtig, die Erkenntnis auch gerade für dieses ganze Thema Halluzination, Verzerrung, Ja. vermeintliche Diskriminierung, da wird ja ganz viel Mehr, diskutiert. mehr, mehr, Hier sind wir mehr. beim Thema Fortbildung. Ja. Ich sollte schon mal verstanden haben, was so ein Sprachmodell als eine Art der KI, ist auch wirklich nur Ja. eine kleine Art, Ja. was sie eigentlich ist und was sie nicht ist. Und in der Tat, Ja. die hat im Prinzip Muster gelernt. Die versteht nicht, was sie da wiedergibt. Es sind Muster. Und in der Ja. Tat, wenn es halt mal trainiert wurde, ne, Vergangenheitsform, ist es vergangenheitsorientiert. Warum ich eben so ein bisschen Kopf geschüttelt habe, ist, ich bin immer der Meinung, ganz oft wird der KI oder werden Erwartungen an die KI formuliert, oder auch Kritik geäußert, Thema Verzerrung, die bei uns Menschen gar nicht so anders ist. Und wenn man jetzt mal überlegt, ich meine, ja, wir können uns die Zukunft vorstellen, wir können uns die Zukunft visualisieren, wir können versuchen, wir haben gelernt, so Transferleistung zu bringen, aber im Kern basiert auch unser Gesamtgedankenmodell, oft auch unser Wertemodell, auch nur auf Vergangenheitsmustern. Das heißt, ne, auch selbst gerade im Kreativbereich, weil ja auch heiß darüber diskutiert wird, darf man KI für kreative Zwecke nehmen? Kann man KI-Werke urheberrechtlich schützen? Die ganzen Künstler haben Angst um ihre Berufe. Aber was macht denn jemand an der Kunsthochschule? Der guckt sich jahrelang Kunstwerke von, keine Ahnung, Picasso und Co. an und lernt im Prinzip, also unterbewusst, nicht mit dem Ziel nachzumalen, aber er lernt zig verschiedene Kunststile, holt sich Inspiration und auch im business-kreativen Bereich, was sagen denn so die Kreativberufe, also Texter, Grafiker, Webdesigner, ganz viele sagen, na, es ist vollkommen legitim und die Erfolgreichsten holen sich Inspiration woanders. Das heißt, die fangen nicht wirklich am leeren Blatt an, die gucken mal, was es gibt und natürlich, dann kommt die Transferleistung. Aber im Prinzip fangen auch wir Menschen eigentlich immer bei Bestehendem an, was in der Vergangenheit gelehrt, produziert wurde und die KI ist da gar nicht so viel anders. Das heißt also, ja, die Sprachmuster, die Bildmuster wurden aus Vergangenheitsdaten trainiert. Deswegen gibt es auch diese Verzerrung, weil die KI hat halt gelernt, dass es oder die Daten waren verzerrt, ne? Wenn ich eine KI sage, mach mal hier 10 Personen Vorstandsmitglieder, sind es halt meistens 10 weiße Männer. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja unsere Realität. Bis vor kurzem gewesen und heute leider immer noch. So, ja, vergangenheitsorientiert, aber tatsächlich kann die KI auch eine Art Transferleistung. Und zwar, wenn wir jetzt mal so diesen ChatGPT-Bereich verlassen, wo die KI schon seit Jahren unfassbar stark ist im Bereich Pharma, Bio und Medizin. Das heißt, wir haben zum Beispiel mit Hilfe der KI wurden bereits mögliche neue Antibiotikaformen gegen wie heißt es, gegen resistente Keime entwickelt. Das heißt, man hat also der KI erklärt, wie halt unsere Molekülstrukturen funktionieren, hat die mit Unmengen Daten gefüttert und die Daten waren vergangenheitsorientiert. Aber die KI war in der Lage, aufgrund anderer Rechenkapazität tatsächlich Lösungen zu finden, was selbst unsere besten Forscher aufgrund unserer menschlichen Kapazitätsbegrenzung nie hinbekommen hätten. Und man hat mit der KI quasi neue Antibiotika erfunden. Oder auch im alltäglichen Business, im Marketing. ChatGPT und Co. wird ja vor allen Dingen immer mit Marketing in Kontext gesetzt. Ich kann sehr wohl mit einem Standard-Tool wie ChatGPT Marketingstrategien, Absatzstrategien mitentwickeln. Ich würde nie erwarten, dass ich das Ding einfach copy-pasten kann. Aber insofern, ich kann schon, ähnlich wie Menschen, ich kann schon sagen, nimm mal das, was du gelernt hast und versuch das mal zu übertragen auf was Neues. Und ich glaube, so viel anders ticken wir Menschen auch nicht. Wir sind auch geprägt über unsere Lernmuster. Und insofern, deswegen habe ich so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt. Du hast recht, das muss man immer, das darf man nie vergessen. Die KI ist vergangenheitsorientiert und die weiß auch in der Regel nicht, was sie tut. Sie ist einfach nur ein Mustersystem. Aber wir Menschen sind auch ganz schön mustergeprägt und man kann die KI eben schon auch für zukunftsorientierte Dinge verwenden. Also bei den Kreativsachen, also ich bin ja auch literarisch aktiv und so, und bei manchen Sachen, jetzt nicht immer, aber bei manchen Sachen, und ich versuche das auch auf andere meiner Arbeitsbereiche zu übertragen, da habe ich schon so ein bisschen den Ansatz, so was, wenn ich genau das Gegenteil von dem mache, was jetzt naheliegend ist. Ja? Also, oder was, wenn ich es jetzt ganz, ganz anders mache. Ja? Also, ich habe jetzt kürzlich eine Science-Fiction-Geschichte geschrieben, die spielt halt, oder man könnte vielleicht sagen, Social-Fiction-Geschichte. Da ist halt sozusagen die Zivilisation untergegangen und alle wohnen wieder im Wald. Ne? Also, und der erzählt halt, wie ist das passiert. Ne? Da sitzen zwei am Feuer, oder man weiß nicht, ob zwei am Feuer sitzen. Also man hört nur den einen sprechen und er antwortet auch dem anderen, aber der Dialog des anderen kommt nicht vor. Ja? Und also praktisch eine Science-Fiction-Geschichte, wo eben eigentlich keine Science, also, ne, also wo eben keine Raumschiffe fliegen, sage ich jetzt mal. Ne? Und oder ich habe eine, davor habe ich eine geschrieben, da ging es darum, da hatten wir eine Literaturzeitschrift und es gab einen Text, der sehr kritisch mit der Pandemie umging, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann gedacht, okay, was wäre jetzt ein Gegentext dazu? Dann habe ich gedacht, naja, was, wenn die Pandemie nicht endet und dadurch alles gut wird? Also nicht, was, wenn die Pandemie nicht endet und dadurch die Welt untergeht, sondern was, wenn genau, also wenn zwei Dinge passieren, die wir nicht erwarten. Wir haben immer erwartet, dass die Pandemie irgendwann, also eine Endemie wird, ne? Den Zustand haben wir jetzt momentan. Und wir haben erwartet, wenn die nicht endet oder wenn das nicht irgendwann endet, dann bricht halt alles zusammen. Und dann dachte ich, okay, was, wenn das genaue Gegenteil der Fall wäre in beiden Punkten? Ja? Und also ich versuche absichtlich bei kreativen Dingen solche Ausbruchbewegungen zu machen. Ja? Oder wir hatten jetzt kürzlich, gibt es dann demnächst als Postkarte, wir waren so ein bisschen im Dreierteam am Rumspinnen. Wie wir eine Promo-Postkarte fürs nächste Barcamp Bodensee machen, ja. Und dann war halt irgendwie, sind wir dann irgendwie auf so ein Ding gekommen, Neugier, Netzwerken, Wissen austauschen oder so. Und dann sagte der eine, Moment, das geht nicht, das müssen alles drei Verben sein, ja, Neugier geht nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir halt Neugieren, ja. Und ich glaube, das wäre jetzt was, Schwer zu sagen, ob die KI jetzt darauf kommen würde. Ja? Das Also, stimmt. auf diese Bewegung. Der würde dann sagen, okay, dann suche ich jetzt ein anderes Verb. Ne? Oder würde sagen, neugierig sein. Ja, Ja? Was halt holprig ist, ja, stilistisch blöd und so weiter. Ja? Also ich glaube, da gibt es halt auch diesen Spruch, every noun can be verbed, ja, also aus dem Englischen. Und das hab ich, und solche Bewegungen habe ich inzwischen, und ich glaube auch, dass es auch eine Art Training, die ein Mensch machen kann, also eben Kreativtraining, ja, dass man sich solche Denkbewegungen angewöhnt, ja, dass man eben sagt, naja, also wenn das halt ein Verb braucht, dann machen wir halt eins draus oder so. Oder wir können alles machen, was nicht erlaubt ist, ja. Wir können das System durchbrechen, auch wenn uns keiner die Erlaubnis gibt. Wenn jetzt jemand sagt, das ist aber nicht richtig. Und was wir jetzt natürlich machen, ist, dass wir so eine Postkarte machen, als wenn das ein Lexikoneintrag wäre, und erklären, dass Neugier und cool Netzwerken, also ein süddeutsches Wort für cool Netzwerken ist. Ja? Das stark, Und das ja, stark. also wir machen dann wieder den Salto nach hinten und sagen, nee, nee, das steht, also hier, du siehst ja, es steht im Wörterbuch. Ja? Und Ja, also und das sind jetzt Kreativbewegungen, glaube ich, die würde ich jetzt von der KI. Gut, ich kann jetzt natürlich wieder der KI diese Regeln wieder geben, ja, und sagen, du darfst aus jedem Nomen ein Verb machen, du darfst dies, du darfst das und so weiter. Aber ich glaube, das wäre für mich jetzt so ein Unterschied, ja, wo ich halt sagen kann, ja, ich kann ein neues Wort prägen, ja. Genau, es wär mal ein Test wert, da ja wirklich die KI gelernt hat, wie Sprachmuster aussehen. Sprachstrukturen wird ihr das wahrscheinlich wirklich schwer fallen, ne? Weil sie versteht ja nicht den inneren Sinn. Aber ich finde was anderes dabei ganz entscheidend, insofern ein super Beispiel. Was man nie vergessen sollte, also egal ob man jetzt KI euphorisch ist oder KI kritisch oder KI neutral, für alle gilt, die KI ist ein Werkzeug, nicht Oh mehr. ja. Und nicht weniger. Und wie vorhin, ne, mit dem, wenn man irgendwelche Leute fragt, Softwareanbieter, dann ist irgendwie für jeder Hammer gibt es einen Nagel. Das gilt halt, das ist halt wirklich genau das Thema, ne? Also es gibt einfach Anwendungsbereiche, dafür sind bestimmte KI-Tools die falschen. Vielleicht gibt es KI-Tools, die das können, aber die haben wir vielleicht gar nicht im Einsatz. Und dann ist aber auch so, selbst wenn ich jetzt einen Anwendungsfall habe, den vielleicht sogar ChatGPT als Stellvertreter lösen könnte, dann kann es aber durchaus sein, dass ich so viele Versuche brauche. Also ich muss so lange prompten und nochmal versuchen, dass es effizienter gewesen wäre. Ich Das hätte es mit der reicht Hand nicht. gemacht. So, und Hab ich jetzt auch ein schönes Beispiel für. Jemand, mit dem ich nicht verwandt bin, hatte ein Problem. Sie war mehrfach durch eine Übersetzungsklausur gefallen und hat aber, und das haben wohl alle in der Klasse gekriegt, aber sie war halt nicht da und hat gesagt, hier würden Sie einen Tipp weitergeben. Ne? Sagt sie, ich habe den anderen gesagt, es ist ein Text von einem, also muss einen englischen Text ins Deutsche übersetzen. Es ist ein Text von einem amerikanischen Präsidenten. Und der hat dieselbe Leidenschaft wie ich. Naja, das war die Dozentin fürs Übersetzen, also übersetzen. Ja? Also ich vermute jetzt nicht Skateboard fahren oder sowas. Ja? So. Und dann hat die Mutter von der Person gesucht mit ChatGPT. Und da kam was total Wildes raus mit Jefferson, der sich über Psalmenübersetzungen ausgelassen hat. Ja? Und da habe ich gesagt, naja, das ist keine, also ja, also richtige Idee, falsches Tool. Ja. Ich meine, man hätte ja auch einfach googeln können. Keine Ahnung, scheinbar, ja. Habe ich dann übrigens nicht probiert, googeln. Ich war dann schon so auf dem KI-Track und habe Perplexity genommen. Oh, Edgar J. Hoover hat mit seiner Frau das Buch, ich glaube, De Metallurgica von Agrippina heißt der oder so. Also ein deutscher Metallurg hat ein Buch über Metallurgie geschrieben auf Latein. Ja? 400 Jahre nachdem Latein sich schon nicht mehr weiterentwickelt hat. Und das haben die beiden übersetzt, wobei er wohl den Engineering-Teil recherchiert hat und sie die Lateinübersetzerin war. Ja? Also insofern ist es nicht ganz 200%ig, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ein viel besserer Treffer als das andere Ding. Und das habe ich halt mit Perplexity gefunden, weil ich gesagt habe, du brauchst was dir gleich die Quelle auch gibt. Und was auch eher auf dem Suchmaschinentrack ist, und das ist halt, also da war ChatGPT komplett auf dem falschen Ast. Ja, ich habe natürlich auch deren Prompts nicht gesehen oder so, ja. Und jetzt eben so wie im Prinzip, also die Hammergeschichte, und eigentlich kommt es in fast jedem meiner Podcasts vor. Vielleicht kann mal jemand eine Strichliste machen. A fool with a tool is still a fool. Und während du so gesprochen hast, kam mir die Idee, a smart person with the wrong tool is an even bigger fool. Ja, also wenn du halt auch mein Standardding mit dem Griff vom Hammer versuchst, den Nagel in die Wand zu drücken, ja, das ist halt nicht hilfreich. Dann ist es besser, mit dem Stein zu hammern. Ja? Genau. Also das ist in der Tat ein großer Teil von diesem Kompetenzproblem. Welches ist denn wirklich das richtige Werkzeug? Ja, und bei dieser riesigen Masse an Tool oder Tooloiden, manchmal sind es ja auch nur Oberflächen, die auf die Standardmodelle aufsetzen oder so. Bei diesem ganzen Thema, man hofft vielleicht, dass sich das durch eine gewisse Marktbereinigung ergibt. Andererseits glaube ich auch, dass es eben auch die Tendenz zu kleineren Modellen geben wird, die eben einerseits energiesparender im Anlernen und im Nutzen sind und halt wirklich bestimmte Probleme spezifischer angehen können. Oder Genau. was siehst du für Trends, wenn du jetzt so die Trends vom letzten Jahr nimmst? Lass uns nochmal die große Perspektive einnehmen. Sehr, sehr gern. Erlaub mir noch eines ganz Ja. kurz, weil ich das gerade für im Unternehmenskontext, wenn Unternehmer zuhören, Ja. Führungskräfte ganz, ganz entscheidend finde. Ne? Also was wir hatten, genau natürlich. Ne? Es ist ein Werkzeug und es muss passen. Ja. Und ich glaube, eine große Herausforderung, die ich beobachte, ist folgendes. Uns fehlt einfach, und auch das ist kein Vorwurf, wo soll es herkommen? Uns fehlt einfach ein Gefühl für diese Tools. Und ich weiß nicht, ob es eine Bereinigung braucht im Markt, ob es eine geben wird, aber nimm mal die Technologie, die mittlerweile 20 Jahre alt ist, die jeder kennt. Wie viele verschiedene Smartphones gibt es? Dann gibt es Smartphones und es gibt Tablets und es gibt noch herkömmliche Handys und es gibt PCs. Und erklär das mal jemandem. Also, ne, allein mal eine harte Abgrenzung. Was ist denn jetzt eigentlich ein Tablet und was ist ein großes Smartphone oder ein kleines Tablet und Smartphone? Das kannst du vielleicht gar nicht so gut erklären, aber wir haben in den letzten Jahren eine Intuition entwickelt, dass ich für mich habe ein Bild vor Augen und ich weiß, suche ich jetzt nach einem Handy, suche ich nach einem Smartphone, suche ich nach einem Tablet, suche ich nach einem Mini-Notebook. Auch da ist ja immer schwimmender, ne? So ein Tablet, was ich aufstellen kann, Mini-Notebook. So. Das haben wir einfach gelernt. Das heißt also, der Markt ist auch da völlig unüberschaubar und es gibt auch so Überlappungen. Aber ich habe einfach gelernt, was ich brauche. Und das fehlt in der KI. Das heißt, viele wissen gar nicht, was es alles gibt, sind völlig überladen und wissen gar nicht, was sie brauchen. Und der zweite Punkt, den ich halt oft sehe, ist eines durch diese unfassbare Dominanz. ChatGPT, ganz tolles Tool, wirklich so ein Multifunktions-Schweizer Taschenmesser, aber es passt nicht für alles, weil ich kann damit keinen Akkuschrauber, also keinen Ersatz für einen Akkuschrauber. Wir fangen halt momentan beim Tool an. Und das, was ich halt vor allem Unternehmen empfehle, ganz anders als im Privaten, wo ich einfach sage, ich teste mal, ne, spiel mal ein bisschen. Im Unternehmerischen sage ich immer, vergleicht es doch mal mit einem Fuhrpark, mit einer Maschineninvestition. Keiner käme auf die Idee, keiner, dem Autohändler zuliebe oder aufgrund von einer Werbung, sich ein Auto auf den Hof zu stellen und danach zu überlegen, wer es fahren soll. Ich überlege mir vorher, suche ich ein Auto für die Geschäftsführung mit Prestigefaktor, suche ich einen Kastenwagen, weil ich irgendwie ein Handwerksbetrieb bin, suche ich einen Traktor, weil ich Landwirt bin. Ich weiß vorher, was ich brauche. Für wen ich es brauche, brauche ich für den Geschäftsführer, für den Mitarbeiter, für den Außendienstler, für den Monteur. Und dann suche ich passend. Und was wir heute machen, ist, wir lassen uns ChatGPT verkaufen und Microsoft Copilot, holen uns das auf den Hof und überlegen uns dann danach, mit was könnte man das eigentlich jetzt Und nutzen. wer bringt uns jetzt bei, daraus Nutzen zu ziehen? Genau. Und das ist, also nochmal, ich bin auch ein Ja. Fan von Spieltrieb, aber es ist eigentlich völlig irre, ne? Es Ja. ist falsch rum. Und deswegen ist eigentlich Ja. erstmal wichtig zu wissen, was ist mein Ziel, was will ich erreichen, was kriege ich heute so nicht hin, wo habe ich Personalengpässe, wo sind die Prozesskosten zu hoch, Ja. wo haben wir, kommen wir nicht hinterher Wo habe und ich dann wo hab ich den berühmten Engpass, ne? genau, Ja. vorne anfangen. Das nochmal, das war mir nochmal wichtig, weil ich glaube, das ist der größte Hebel und das ergibt sich aber auch aus der Qualifizierung. Also erstmal Grundverständnis erlangen, was reden wir eigentlich und dann bitte wie in jedem anderen Unternehmensbereich auch, erstmal Bedarfsanalyse, Zielsetzung und dann Hm. kommt die Lösung und nicht mit der Lösung anfangen und dann überlegen, was könnte man mitmachen. Ja, so wie ich ChatGPT manchmal rückwärts nutze, nämlich viele Leute lassen das Ding, geben dem Ding Stichworte und lassen Texte schreiben. Ich schreibe manchmal Texte und denke, oh Scheiße, das hat kein Kunde Lust zu lesen. Ja, und dann sage ich, ChatGPT, kürze mir das mal auf 2000 Worte oder so, ja. Oder um die Hälfte oder ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie der Prompt ist, aber es gibt Prompts, die funktionieren. Also manchmal weiß man ja auch, dass das Ding nicht zählen kann oder so. Ja? Also ich habe schon gesagt, kürze mir es um die Hälfte, dann gibt das genau gleich lange aus, wo ich dann denke, was hat er jetzt halbiert? Ja. Eben genau. Also man muss dann wirklich überlegen, was ist eigentlich das Problem? Bei mir ist das Problem eher, ich habe jetzt was ganz Langes geschrieben, was jetzt vereinfacht werden muss. Ne? Oder gerade im Bereich einfache Sprache. Ich war jetzt kürzlich auf einem Barcamp zur digitalen Barrierefreiheit. Da gab es ein paar solche Fälle, ja, wo es dann eben, es gibt leichte Sprache, einfache Sprache und so weiter. Und wo es da halt Übersetzungen braucht, ja, weil ich halt nicht es schaffe, oder die meisten Unternehmen schaffen es nicht, ihre komplette Webseite in leichter oder einfacher Sprache zur Verfügung zu stellen, ja. Und da können solche Tools natürlich total helfen, sowohl natürlich nur assistieren für die Übersetzung, die übersetzende Person oder natürlich auch beim automatischen Generieren, ja. Genau, und es fängt im Prinzip sogar noch früher an, ja, noch die Schleife, weil auch das mir total wichtig ist. Wir reden nicht nur über ChatGPT, sondern wenn wir auch über Bildtools reden, über Ja. Transkriptionstools für Meetings, all Ja. das fällt in die Kategorie der generativen KI. Ja. Und generative KI ist nur ein kleiner Ausschnitt von Ja. aller. Ja. Und generative KI ist super mächtig, deswegen gab es den Hype. Die hat aber auch Limitationen und insbesondere wieder mit Bezug auf den AI Act. Wir haben Anwendungsbereiche, wo wir keine Blackbox akzeptieren können, ne? Und Blackbox heißt, Ja. ich weiß gar nicht so richtig, wie der zum Ergebnis Ja. kommt. Und deswegen fängt es sogar viel früher an. Also wenn wir mal diese ganzen Textarbeiten verlassen und konkrete Einzelanwendungsfälle. Die Frage ist halt einfach erstmal per se, in welchem Bereich, in welcher Abteilung Ja. will ich was automatisieren? Und dann kann es nämlich sein, dass dieser ganze riesige Bereich der generativen KI, worüber alle reden und wo auch diese vielen Tools entstehen, dass der per se gar nicht der geeignete ist und ich Ja. brauche eine ganz andere Kategorie. Und deswegen Ja. ist halt wirklich die Empfehlung vorher ganz, ganz vorne und im Prinzip auch da, wie immer, wie bei einer Personalplanung, bei einer Ja. Ressourcenplanung, bei einer Budgetplanung. Wir fangen im Prinzip an auf Abteilungsebene, Bereichsebene und brechen das runter und Ja. dann sieht man sehr schnell, was wird benötigt. Das war mir nochmal wichtig einzuwerfen, weil ich glaube, auch da wird Ja. momentan viel verschenkt. Und das gibt Ja. dann auch Struktur in diesem Tool-Dschungel, weil ich fange nicht bei den Tools an und überlege, wie kann ich aus diesen 12.000 Tools mir was rauspicken. Nee, ich fange vorher an und dann Ja. fallen ganz viele per se raus. Das war ganz super. Mir entfällt gerade der Name. In dieser Reihe hier gibt es ein englisches Interview mit dem, ich glaube, es heißt irgendwie AI Needs Robots oder so. Und mit dem serbischen Wissenschaftler und KI-Berater. Und der sagt, die Schritte für, da habe ich dann gesagt, was sind jetzt die Schritte für so ein AI-Projekt? Und dann sagt er, A, es muss ein digitalisierter Prozess sein, also digitalisieren. Ja, wenn ich dich digitalisiert habe, brauche ich keine KI. Dann sagt er, dann automatisieren. Ja, also kann ich was automatisieren. Und sobald ich es automatisiert habe, dann kann ich KI draufschmeißen und sagen, kriege ich das jetzt besser? Weil momentan habe ich das Gefühl, die Leute machen es umgekehrt. Also jedenfalls das, was man mir dauernd erzählt, vor allem im Akquisebereich, was ich da so lese, ja, da heißt so, mach deine automatisierte KI-Akquise oder irgendwas. Und da bauen die Leute solche Abläufe mit diesen Agenten, wo sie sozusagen, da kommt eine Mail rein und dann kippen sie das da rein und am Schluss geht irgendwie eine Antwort-Mail raus oder irgendwas passiert damit. Und da wird sozusagen zuerst, also klar, digitalisiert, es kommt die E-Mail rein, dann wird eigentlich KIisiert, ne? Also die KI entscheidet dann, welche Automatik abläuft. Und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, weil wenn da irgendwas schief geht, dann geht es vielleicht so wie heute Morgen bei der Bausparkasse, ja? Dass dann plötzlich das Ding irgendwo mittendrin am Montagmorgen um 8:30 Uhr oder so, da halt erstmal gar nichts mehr geht. Ja? Genau. Ja. Genau, da sind wir natürlich beim Thema auch Chancen-Risikoabwägung. Ne? Das Das fällt mir war gerade doch eben mit. jetzt ein schönes Schlusswort. Vielleicht reden wir in einem Jahr nochmal. Ne? Vielleicht führen dann schon zwei KI-Avatare dieses Interview. Ja, genau. Aber vielleicht auch erst in 5 Jahren. Also vielleicht einen kleinen, also ich habe mir auch an der Stelle kleine Werbung, findet ihr in meinem Blog bei ogok.de. Es ist noch nicht so weit runtergescrollt. Ich habe also einerseits die ganzen Gespräche zwischen November 23 und November 24 zweimal von Notebook LM als Mini-Podcast zusammenfassen lassen. Also es ist zwar einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und die englischen Hosts, die sind wirklich ganz begeistert von mir. Das finde ich sehr angenehm. So, ja, das ist ein Urgestein des deutschen Internets und so, was ja auch stimmt, aber wie auch immer. Und andererseits habe ich dann aber auch ein Jahr das PDF, was ich dann hatte, habe ich auch als Basis von einem GPT genommen. Das heißt, ihr könnt jetzt sozusagen nicht die Transkripte, aber die Zusammenfassung aller Gespräche sozusagen befragen. Und dann könnt ihr sozusagen herausfinden, welches Gespräch es sich vielleicht lohnt anzuhören zu einem Thema, was euch interessiert. Ne? Das ist also total super. Aber vielleicht kleiner Trick: Ich habe das Ding auch als Akquisemaschine so ein bisschen getuned, weil ich habe gesagt, sobald er dir ein Loch im Bauch fragt, sag ihm doch einfach, er soll mal mit mir sprechen. Sehr, sehr gut. Also diesen Hack verrate ich jetzt hier zum Schluss auch noch. Und natürlich, wenn ihr dem Ding ein Loch im Bauch gefragt habt und dann immer noch keine Antwort habt, dann redet doch mit mir. Vielleicht fällt mir dann ein, mit wem ihr reden solltet, mit dem ich vielleicht hier noch nicht gesprochen habe. Gut, Mirko, vielen, vielen Dank. Das war wieder spannend und schön, dass wir das ein bisschen updaten konnten auf den Stand von 2025. Und jetzt harren wir der Dinge, die im restlichen Februar noch folgen. Ob dann KI noch unser Hauptproblem ist am Schluss. Schauen wir mal. Danke Okay. dir, Oliver. Ja, bis dann. Bye bye, Ciao. liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Bye.